Ja, Mon Mon und hallo zu 4ecken2elva Transfer News. Ich bin der Chris und bei mir natürlich aus dem 4ecken2elva Sendestudio in, wo wohnst du nochmal? Grevenbruch, der Potschow. Schönen guten Tag, ja, aus meinem Heimatort auch ein herzliches Hallo und wir haben ja jetzt hier das Außenstudio aufgebaut, ich bin froh, dass wir dieses 210 Quadratmeter Loft noch günstig abgreifen konnten und ja, vielleicht wird die Qualität jetzt noch besser, weil natürlich die räumlichen Gegebenheiten jetzt riesig gegeben sind. Ja, das Non-PG Headquarter wird ja nicht mehr gebraucht, wir haben es kurzerhand verschifft. Was ist bei euch da für ein großer Fluss? Die Fluss? Ich wohne ja nicht weit weg vom Rhein, den kann man ja als großen Fluss bezeichnen. Ja, ja, wir haben es per Schiff über den Rhein Grevenbruch verfrachtet. Die komplette Innenausstattung, das Interieur sozusagen. Das komplette Haus. Ja, ja. Haben wir dann einfach direkt neben so ein AKW gestellt, was bei dir da zu Hause gebaut. Es sind nur Kohlekraftwerke hier. Kohle. Aber ich sehe gerade auf Sky Sport News HD, das darf natürlich bei keiner Transfer-News-Ausgabe fehlen, hält gerade eine Lobeshymne-Rede über Pep Guardiola. Wer hält die? Vincente del Bosque. Ach, guck an. Ja. Name wirklich wie ein Buch, oder? Absolut. Ein schöner Mann auch. Ist auch ein unfassbar schöner Mann, wenn ich ihn so sehe. Dante freut sich auf Pep. Ja, der freut sich ja nicht nur auf Pep, der freut sich ja auch gestern über sein Tor wahrscheinlich sehr beim Confed Cup. Also ich habe mich auch ein bisschen gefreut, war auch froh, dass wir dem armen FC Bayern ein bisschen unter die Arme greifen konnten und ihm für gutes Geld einen Abwehrspieler verkaufen konnten. Ich hoffe, jeder merkt die Ironie in diesem Satz und ja, schön, Dante. Ja, Dante, danke. Danke nochmal dafür. Ja, gern. Aber dafür habt ihr euch doch für das Zehnfache fast gefühlt einen Ersatz geholt. Habt ihr doch alles richtig gemacht. Ja, absolut, ja. Ich freue mich riesig, würde Howard Carpendale sagen. Ja. Die Hertha aus Berlin ist ja schon heute ins Training eingestiegen und ich finde, das ist ein Zeichen an die Liga. Mit den Berlinern kann man es nicht so einfach machen. Ich glaube, die wollen schon ganz gerne in der ersten Liga bleiben. Ich sehe gerade den Trainingsauftakt und es sind alle 9 Spieler an Bord, außer Hosogai. Der ist beim Confed Cup. Ja, guck an. Nee, aber ich glaube auch, dass die Berliner da wirklich ein Zeichen, ob das ein Zeichen ist und so weiter, oder ob Just Luka einfach Bock hat, jetzt wieder zu starten, ist die zweite Frage. Aber auch in der vergangenen Saison, ich bin ja kein großer Michael Preetz-Fan, im Gegenteil. Ansonsten ist dieser Verein ja wirklich, den kann man ja echt verfolgen und so weiter, ist ja Hauptstadtclub und so weiter, da kann man auch echt mal da reingucken. Aber Michael Preetz ist bei mir so ein zwiegespaltenes Verhältnis, was ich zu diesem Mann habe. Aber ansonsten freue ich mich auch, dass die Berliner wieder dabei sind und im nächsten Jahr sicher da irgendwas zeigen werden. Weil ich glaube, dass sie auf jeden Fall besser aufgestellt sind als in der Abstiegssaison. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Baumjohann ist ja ein Transfer, den muss man, glaube ich, ein bisschen kritisch beäugen. Ja, er läuft halt durch die Gegend überall. Ne? Er schließt sich überall mal an, hat dann auch 2-3 Mal Erfolg. Aber wie ich auch schon mal zu Baumjohann in seiner Zeit bei Borussia gesagt habe, ist einfach, er hat wirklich Momente, wo seine Genialität absolut aufblitzt und wo auch seine Spielstärke absolut zu sehen ist. Aber dann fällt er immer wieder in ein Loch und so weiter. Ich würde mal sagen, vielleicht nimmt er Berlin jetzt wirklich als eine Chance, um wieder bei Null zu starten und sich zu präsentieren in der ersten Liga, weil er war jetzt eine Zeit lang in der zweiten bei Lautern. Mhm. Ich würde es auch fast schon als seine letzte Chance bezeichnen, obwohl das natürlich in seinen jungen Jahren ein bisschen blöd klingt. Aber er hat schon so viele Stationen jetzt in den letzten Jahren durchgemacht, Bayern, Schalke, Gladbach und wo er überall war. Das zeigt natürlich, dass er sicher auch kein leichter Charakter ist oder beziehungsweise, weil es ist ja auch für ihn selber nicht einfach. Ich glaube ja nicht, dass die Menschen dann direkt umziehen in die Städte da. Das heißt, seine Familie wird sicher noch irgendwo anders wohnen. Ich glaube, der hat ja auch sogar einen Sohn oder weiß gar nicht, ob der jetzt mehrere Kinder hat. Also einen Sohn, von dem er was weiß. Wahrscheinlich so, genau. Und da ist das bestimmt auch nicht einfach, dann zu sagen, ich lebe im Hotel beziehungsweise ich sehe meine Familie nur am Wochenende und so. Ist schwierig, meiner Meinung nach. Ich sehe hier gerade einen schönen Freistoß, ein schönes Freistoßtor von Goretzka. Übrigens, Goretzka, das kann man noch mal ganz kurz erwähnen. Goretzka wird nicht mit ins Trainingslager der Bochumer fahren. Das ist ein Zeichen. Ich habe heute Morgen auch schon Sachen gelesen, dass man sich gegebenenfalls außergerichtlich einigen will, weil es war ja in den letzten Tagen dazu gekommen, dass Goretzka den VfL Bochum arbeitstechnisch bzw. arbeitsgerichtlich wohl verklagen wollte. Ob er das schon getan hat, weiß ich nicht, beziehungsweise seine Berater. Jetzt habe ich aber gelesen, dass zu diesen angeblichen ausgeschriebenen 2,75 Millionen oder sowas nochmal 750.000 dazukommen sollen, bevor Bochum sich erweichen lässt. Und nebenbei noch diesen Spieler, diesen Kofi Annan Sohn unbedingt gerne hätten von Schalke im Gegenzug. Komisch, oder? Weil der hat überhaupt nicht mehr gespielt, oder? Nee. Und aber das sind natürlich dann Aspekte, die Bochum sicher jetzt in die Waagschale wirft. Ich bin aber immer noch der Meinung, und auch wenn das natürlich ein Thema ist, was durch einen Reus-Transfer, durch einen Götze-Transfer in anderen Sphären und auch viel höher angesprochen wird. Aber ich bin der Meinung, dass, wenn in diesem Vertrag von Goretzka steht, dass Goretzka, so heißt er, wenn da steht, dass er für eine festgeschriebene Ablöse von XY wechseln kann, dann sollte er auch dafür wechseln können, weil sonst wäre ja dieser ganze Vertrag eigentlich eine einzige Farce irgendwo. Genau, wir haben es ja schon mal verglichen mit dem Vertrag von Mario Götze. Natürlich in anderen Sphären, muss man natürlich sagen, aber ist ja ähnlich, ne? Ich meine, was soll Dortmund machen? So, wenn sie in seinem Vertrag reingeschrieben haben, dass er für 37 Millionen gehen kann und Verein XY kommt, legt dann Koffer auf den Tisch und ja, da kannst du nichts machen. Und sofern ich das verstehe, ist das bei Bochum nichts anderes. Ganz genau, ganz genau. Und warum da dann hier so ein Mädchenkram da, so ein Pussykram da läuft mit, nee, wir geben dir die nicht und ich kratze dir ins Gesicht und so. Nee, weiß ich nicht. Man hat im Fußball für mich nichts zu suchen. Klar ist das alles ein bisschen Kacke mit den festgeschriebenen Ablösen für den kleineren Verein in Anführungsstrichen dann und so weiter. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber wenn sie es nur schaffen, dadurch einen Spieler zu halten, dann müssen sie ihm auch dann dieses Recht zugestehen, das, was er unterschrieben hat, auch und dann auf der Vereinsseite einzuhalten. Aber das ist eben wieder dieses typische deutsche zweischneidige Schwert. Erst ich und dann der Rest der Welt. Und ja, so denkt halt der VfL Bochum im Moment jetzt auch wieder. Ja, das ist völlig richtig. Fahren wir mal ein bisschen fort mit meiner tollen handgeschriebenen Liste für diese aktuelle Transfer-News-Ausgabe fort. Und zwar Je nachdem, auch diese handgeschriebene Liste irgendwann, wenn sie ja jetzt in einem Buch ist, wie ich bei dir gehört habe, die kann man dann am Ende der Saison gegen Höchstgebot für einen guten Zweck spenden oder so. mit Wischmung auf der letzten Seite oder so. Für die Fredi-Bobitz-Stiftung, ja. Genau. Das können wir dann machen, genau. Oder wenn ich dann irgendwann mal an einem Drogencocktail versterbe, kann man dann auch für mich eine Doku drehen, wie bei Too Young to Die, ne? Bei der Doku von Heath Ledger, genau, wo sie dann da seine letzten Zeichnungen und Niederschriften. Wie ich dann dieses Buch durchblättere, ja. Und dann hier Notizen, Grotzka. aber bitte mit französischer Aufstimme, ja? Ja, gar kein Problem. Je m'appelle la voix de Homme-Mont. So, Marek Mintal. Ja? Fand ich immer gut, den Typen. Legende in Nürnberg, oder? Bitte was? Legende in Nürnberg. Legende, kann man sagen. Also nicht weniger als eine Legende, eine Ikone. The Icon Mintal wird er ja auch in Nürnberg genannt. Ja. Wird Co-Trainer von Wiesinger. Ich glaube, speziell für unseren Tobi ist das eine interessante Geschichte. Denn Mintal, ja, seit wann ist der im Verein? Oder fühlte 50 Jahre fast. Fühlte 550 Jahre, ja. Aber ich bin immer der Meinung, dass wenn ein Spieler bzw. ein Ex-Spieler und jemand mit so einem großen Stellenwert als Co-Trainer installiert wird, ist das immer ein schlechtes Zeichen für den momentanen Headcoach irgendwie. Mm-hmm. Weil das hört sich für mich so an, wenn es mit dem Wiesinger nicht klappt, dann können wir den ja ablösen lassen durch einen Mintal. Und das halte ich immer für ein bisschen schwierig. So war das ja auch damals, als Jupp Heynckes Trainer bei Borussia Mönchengladbach war, als auf einmal Jos Lokai Co-Trainer wurde, wo man eigentlich auch schon nachdenken konnte und sich sicher war, der wird das dann übernehmen irgendwann. Weil solche Trainer, beziehungsweise solche Profis, die so einen Stellenwert haben, beziehungsweise auch so ein Selbstbewusstsein, die bleiben bestimmt nicht gerne lange in der zweiten Reihe und nehmen jede Chance wahr, dann sich in die erste Reihe zu drängen. Wobei, den Mintal würde ich schon als relativ nüchternen und sachlichen Typen so einschätzen, oder? Ich glaube, wenn man ihm sagt, hier, du wirst Co. und schauen wir mal, was in 1, 2, 3, 4 Jahren ist, ne, mit dir, ob wir dann dich zum A-Trainer announced zum Head Coach, wie du so schön gesagt hast. Ich glaube aber, der hält Stille. Ich glaube, der ist ruhig, weiß, wenn der Wiesinger mal ins Wanken gerät, dass er dann da ist, dass er dann auch seine Chance bekommt, dann muss er sie aber auch nutzen. Und ich glaube schon, dass der Mintal ein ruhiger Typ ist. Also der wird da nicht großartig giften. Okay. Kein Putschversuch seiner Seite, meinst du sozusagen? Ein Putschversuch gegen den großen Michael Wiesinger, ja. Hast du abgetrunken? Ja, abgetrunken, ja, Pacho. Was gibt's? Zum einen. Oh, guck, da ist es wieder. Unser Eins, weißt du, trinkt Wasser aus dem Kran, weil er sich nicht mehr leisten kann. Und hier, zum einen, diesen 73er Chateau d'Oeuf du Pap. Zum einen Wasser. Aha. Welches? Komm, nicht nur Wasser. Perrier's. Perrier's. Und zum anderen Monster Energy. Ja, das ist natürlich eine Mischung. 1A. 1A Mischung. Es gibt auch Menschen, die, glaube ich, Melone mit Peperonis essen, wie der gute Ricky, wie er es gestern gepostet hat. Also, hat er Melone mit Peperonis gegessen? Ja, hat er gestern gepostet. Hm? Schön. Ryan Babel hatte ja auch eine großartige Zeit bei der 1899 Hoffenheim. Ich glaube, in dieser kurzen Zeit zur absoluten Ikone aufgestiegen, hat in gefühlten 45 Pflichtspielen kein Tor geschossen. Wechselt von Ajax Amsterdam, wo er wieder zurückgewechselt ist, nach seinem Engagement bei den Hoffenheimern. Er wechselt ins Obacht, Pocho, er wechselt nach Kasim Pasa SK. Ja, das ist ein Club, von dem muss man einfach schwärmen. Ja. Das ist ein Club, weißt du, da kann ich überhaupt nichts zu sagen und das mit voller Überzeugung und das freut mich einfach nur. Ich denke auch, das ist der logische Schritt, den man da gehen musste. Ja, nach diesen Stationen Hoffenheim, jetzt Amsterdam, ist der logische Schritt in der Karriereleiter. Ganz klar, Kasim Pasa SK in der Türkei. Also, ich hätte es nicht anders gemacht. Nee. Man muss dann auch einfach sagen, gut, ich gehe jetzt zu diesem Club und zeige euch mal, was eine Hake ist. Was eine Hake ist? Das ist ja wie Magenkuhle. Ja. Was? Ja, das, ich denke mal, so wird es gewesen sein, ne? Als Kasim Pasa angerufen hat, als er die Anruf-Identifikation auf seinem Handy gesehen hat und sagte, oh, Kasim! Er war ja schon unterwegs zum Flughafen, hatte dritte Klasse-Ticket im Bordabstellraum. Wenn sich Ryan Babel noch einen Berater leisten kann, dann wird sich wahrscheinlich der Berater gedacht haben, dem zeigen wir jetzt aber mal, wo der Pfeffer wächst. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So ist es gewesen. Ja. So, zu meinem Herzensverein, dem VfL Wolfsburg, kann man eine frohe Botschaft verkünden, denn das Talent Maxi Arnold verlängert seinen Vertrag bis 2017, ist ein, nur Insiderwissen, dass der Typ ein junges, aufstrebendes deutsches Fußballtalent ist und das ist, glaube ich, mal der richtige Weg für den VfL Wolfsburg, denn nicht immer 45 Spieler kaufen, ja, sondern vielleicht auch erstmal die eigene Jugend kultivieren, den Spieler, dem guten Arnold jetzt die Chance geben in der A-Mannschaft. Der hatte schon 6 Spiele, meine ich, in der letzten Saison und hat auch schon 3-mal getroffen oder sowas. Ist ein guter Schritt, ist der richtige Schritt und ich bin mal gespannt, ob sich dieser Weg vielleicht manifestiert unter dem guten Klaus Allofs. Ich würde mich freuen. Also ich als großer Befürworter des VfL Wolfsburg kann nur sagen, das ist der richtige Weg. Ja, ich glaube einfach, dass sonst mir ist dieser Spieler auch aufgefallen. Das heißt ja schon was, wenn so ein Spieler auffällt irgendwie, der nur ein paar Spiele gemacht hat. Ist. Bitte? Wie euer Younes, der ist ja mir sehr, ob positiv oder negativ ist ja egal, aber der ist mir aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, Sarkasmus ist jetzt schwer so abzusprechen in diesem Moment. Nein, aber Arnold ist mir auf jeden Fall aufgefallen, nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat. Denn das war ein Kämpfer, was ich gesehen habe, das war ein Fighter. Und ich denke, dass so ein Charakter irgendwie auch dahin muss, zu einem Verein, der ja sonst mit Geld um sich wirft, wie andere Leute mit Fliegen klatschen. Ja. Das ist Fledermausland. Ja, aber ich glaube, sind wir uns beide einig, dass das der Weg ist, den der VfL Wolfsburg weitergehen muss. Absolut. Nicht? Kaiserslautern verpflichtet Karim Matmur von der Frankfurter Eintracht. Und nicht nur den, sondern auch den guten Alexander Ring von in der letzten Saison noch bei Borussia Mönchengladbach gewesen. Oh ja. Auch der geht zum ersten FC Kaiserslautern. Die rüsten ja auf, du. Ja, ich glaube auch. Also da geht's zur Sache. In Gladbach nie so zum Start gekommen und auch Matt nur ja mit einer Gladbacher Vergangenheit. Also da merkt man ja schon irgendwie, da zieht sich ein Faden durch. Ja. Ne? Die Frage Matt ist jetzt von mir, Pocho. Wann geht Luc de Jong nach Lautern? Ich denke dann, wenn Rob Friends zurückkommt. Auf jeden Fall... Ich glaube, dass Matt Moore diesen Schritt in die zweite Liga wieder aus dem Grund geht, weil er ist auch so ein Spieler, den ich immer als gerne als typischen Zweitligaspieler bezeichne, der in der zweiten Liga echt eine gute Rolle spielen kann, auch für Tore sorgen kann und so weiter, aber diesen Schritt in der ersten Liga auch in Freiburg als auch in Gladbach ja irgendwo nie richtig geschafft hat. Und gut, Frankfurt will ja andere Spieler haben mit gebrochenen Händen im Moment und von daher ist dieser Schritt ganz klar. Das habe ich ja auch immer von Dennis Aogo gedacht, dass das ein ewiger Zweitligaspieler ist, auch wenn er natürlich arschjung ist, aber als er dann zum HSV gewechselt ist, hat man schon gemerkt, das ist ein gestandener Bundesligaspieler, dem glaube ich auch ein Vereinswechsel ganz gut stehen würde. Vielleicht, ja, das kann man schon so sagen. Ja. Aber ich stagniert so ein bisschen. Ja. So, jetzt gehen wir mal zum ersten Mal außerhalb dieser Grenzen dieser Republik und zwar... Zum FC Arsenal, ein Club, der sehr, sehr hot ist in dieser Stunde. Denn die Geschichte mit Fellaini sagt dir vielleicht was. Ist ein enfant terrible, wie du so schön sagst, von Everton, ein Belgier. Eines dieser belgischen Megatalente. Belgien, ja, mein geheimer Favorit für die WM 2014. Wo die dann sein wird, die WM, wissen wir noch nicht. Aber ja, das meine ich ernst. Meinst du wirklich? Das meine ich ernst. Ach komm. Mit Eden Hazard und den ganzen Kollegen da. Das ist eine geile Truppe. Also das ist ein richtig geiles Mittelfeld. Mit Kompanie in der Innenverteidigung. Neben Van Beuten, wenn der vielleicht dann noch gerade auslaufen ja, vielleicht kann. Kommt ja Philipp Dahms noch dazu oder so. Ja, man weiß es nicht. Ich finde, das ist eine geile Mannschaft. Denkt an meine Worte. Belgien ist mein Geheimfavorit für die WM 2014. Eieieiei. So, Fellaini würde 25,5 Millionen Euro kosten. Arsenal soll wohl sehr weit in den Verhandlungen damit sein. Das wäre ein weiterer Offensivspieler in Reihen der Gunners. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wayne Rooney auch im Gespräch weiterhin. Chelsea, Arsenal, vielleicht das Ausland. Das sind so die Möglichkeiten, die Wayne Rooney hat. Der aber, Wayne Rooney, das muss ich mal kurz einschmeißen, möchte sich in der kommenden Woche mit David Moyes, mit dem neuen Head Coach der Red Devils, zusammensetzen und gucken, ob das überhaupt Sinn macht mit den beiden, denn die beiden sind ja haben ein bisschen Beef miteinander, auch schon damals bei Everton gehabt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja immer gesagt, ne, Dortmund, seid mutig, gebt mal 35 Millionen für Rooney aus. Ja, es wäre ein Typ, der irgendwie dahin zu diesem Verein passen würde. Absolut. Aber auch das wird sich sicher in den nächsten 1, 2, 2,5 Wochen entscheiden. Ich denke auch. Das wird sehr, sehr spannend. Arsenal mit Higuain ja sich schon so gut wie einig. 30 Millionen würde der kosten. 25,5 Millionen nochmal für Fellaini. Arsenal rüstet extremst auf. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Sowieso habe ich das Gefühl, dass komplett Europa, sei es Italien, Spanien oder England, die großen Clubs extremst aufrüsten, nur irgendwie Dortmund und Bayern. Ob Bayern das groß aufrüsten muss, sie haben ja Götze verpflichtet. Und Jan Kirchhoff, der ein unfassbar sympathisches erstes Interview an der Säbener Straße geführt hat. Unfassbar sympathisch. Ach Gott, ist der sympathisch. nur die beiden Clubs, die beiden Galionsfiguren der Bundesliga, die rüsten noch nicht so richtig auf. So, ich hätte gedacht, dass Alcantara und Isco da heiße Kandidaten wären, da kommen wir später auch noch zu. Aber es sieht bei Bayern jetzt mit Götze der einzige Bombentransfer und bei Dortmund noch gar nicht. Bernard sieht da ganz gut aus. Sehr, sehr, sehr, sehr mau aus, so was da kommt in den kommenden Wochen. Bin ich mal gespannt, was sich da noch tun wird. Aber Schalke macht eine gute Figur, finde ich, in diesem Transfersommer. Sie haben gute junge Spieler geholt, zuletzt, glaube ich, dem Clemens, ne? Von Köln, ja, ganz genau. Köln sowieso, ne? Ach Gott, tun die mir leid. Die Kölner. Oh. Ist schwierig im Moment, die Situation da, ne? Wie heißt der Typ, der hat sich das Kreuzband und der Bigalke. Und noch was gerissen. Der hat sich zwei Sachen. Der hat das Beste aus beiden Welten, quasi. Ja, das ist wirklich schade für den 1. FC Köln, weil ich bin jetzt nicht so tief in der Materie beim 1. FC Köln, aber ich muss sagen, Bigalke ist mir auf jeden Fall in den Spielen, die er gemacht hat, aufgefallen. Und es ist ja nicht nur Bigalke, der sich verletzt hat, auch Chi hat sich ja beim FC verletzt. Und naja, das tut er ja schon mal öfters am Anfang der Saison, auch meistens dann richtig. Adel Chihi, ne? Adel Chihi, genau. Natürlich. Und naja, sie haben ja jetzt so ein Knittergesicht als Trainer, der mir bis jetzt noch gar nicht zusagt. So, der macht einen sehr unsympathischen Eindruck, meiner Meinung nach. Ist das ein unsympathischer Mensch? Oh. Aber er soll eine heiße Frau haben. Hässliche Brille hat er, oder? Hat der gute Brugi gesagt. Mann, ja, eine hässliche Brille. Ja, das kann natürlich sein. Hat er eine schöne Frau? Ja, hat der Glugi gesagt, dass es so wäre, dass er eine schöne Frau hätte. Ich weiß es nicht, habe sie noch nicht gesehen. Nein, noch nicht. Eben, aber sie wohnt ja bald hier in der Nähe, von daher wird sie an mir überhaupt nicht dran vorbeikommen. Mhm. Und ich glaube aber, dass sich das gegebenenfalls wieder ein bisschen ändert, diese Sichtweise zum 1. FC Köln, wenn, und ich sage wieder noch einmal und dann ein drittes Mal, um das zu unterstreichen, wenn Jörg Schmadtke, oder wie du ihn gerade nennst, Hans-Jörg Schmadtke, zum 1. FC Köln wechselt. Ja, Hans-Jörg Schmadtke. Ja. Das ist genau wie Hans-Jörg Butt. Die heißen alle so. Ja, ich weiß. Trauen sich das nur nicht. Im Pass steht das überall, ne? Ja, überall, von vornherein schon vorgedruckt. Es gibt ja diesen Hans-Jörg-Stapel, wo dann nur noch der Nachname, der Zürnamen dazu gepostet werden muss, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Dass du dich darüber so lustig machst, sag mir persönlich ganz klar, dass auch du Hans-Jörg Potschow heißt. So ist es ganz genau. Ne? Ich bin da ja auch Hobbypsychologe und merke das ganz klar, Pocho. Ja, du kannst ja es ist erwischt. Get it. Gotcha. Also wenn ihr mir schreiben wollt, Hans-Jörg Pocho. freemail.tk.tv .reds.de Schalke, Jurado weg, habe ich hier stehen. Bleibt bei Spartak Moskau, steht hier. Ja. Dann wird das wohl stimmen, wenn ich das geschrieben habe. Dann wird das wohl so sein, wenn du das da stehen hast, ja. Aber jetzt die interessantere Geschichte. Adam, jetzt aber auch sehr interessant, wie man den Namen ausspricht. Schaloi oder Schalai? Ich sag Schalai, ja. Schalai, ja. Er soll kommen für 8,5 Millionen. Ja. Jetzt meine Frage an dich, Antek Pacho. Ist das nicht ein bisschen teuer? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, der ist ja schon ein guter, kann man ja nicht sagen. Hat in der letzten Saison, glaube ich, 13 Tore geschossen für den ersten FSV Mainz 05. Ist ja schon eine Hausnummer. Kann andere. Bitte? Eins schöner wie das andere. Ja, ich kann mich auch an keines erinnern. Ja. Sogar. Und er hat ja auch eine gute Vergangenheit, war ja dann zwischendurch mal lange Zeit verletzt. Das weiß ich daher, weil ich bei Comunio für viel Geld gekauft habe, bevor er sich einen Kreuzbandriss oder so geholt hat. Ich bin aber der Meinung, dass dieser Hype, der beim FC Schalke um diesen Spieler meiner Meinung nach in den Medien auf jeden Fall entsteht, wie Wunschstürmer. Ich lese oft dieses Wort Wunschstürmer. Dann lese ich diese 8,5 Millionen. Also entschuldige bitte, wenn mir noch mal einer vorwirft, dass die Borussia sich für 5 oder für 6 Millionen Raphael holt, dann werfe ich Schalke aber auch vor, dass Adam Schalloy für 8,5 Millionen holt. Boccio, den Raphael. Ja, den Raphael, genau. The Raphael sozusagen. ja. Dass Schalke dann Schalai für 8,5 Millionen holt. Ich meine, das muss man sich ja mal, ich weiß, man soll nicht mehr so D-Mark-Rechnungen machen und so, aber das tue ich automatisch. Und wenn man dann mal sagt, ja, 17 Millionen oder sagen wir 16 Millionen für Schalai, hallo, geht's noch? Also viel zu viel. Also, aber gut, vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt und er spielt nächstes Jahr neben Hunterland eine richtig gute Rolle und ja. Glänzt als Vorbereiter bzw. als Torschütze und wir sind wieder ganz stumm hinterher. Das wäre natürlich das Schönste. Jedenfalls für jeden FC Schalke 05-Fan. Ich musste den einfach mal einbringen. Bei euch im Pott ist das ja, oder in der Pott-Region, da ist das ja sowieso ein bisschen. Ich habe nicht so viele Pott-Fans hier, also jedenfalls was Fußball-Pott angeht oder den Ruhr-Pott. Und es ist ja eigentlich immer so ein ganz groß, besonders ist das ja ein, ich nenne es fast, es ist ein Pulverfass, es ist ein Füllbecken von Fußballclubs, sowohl Erst-, Zweitliga und so. Ja. Und alleine natürlich diese Rivalität zwischen Dortmund und Schalke, um den mal nach vorne zu setzen. Aber bei mir in der Gegend, nee. Weil bei mir entscheidet sich das so zwischen Gladbach, zwischen Köln ja. Und zwischen Bayern. Ja, natürlich. Ne, und das sind die ganzen Podclubs, ne? Genau. Nee, und dazwischen gibt es dann halt noch so ein paar angebliche Fans von anderen Vereinen. Ja. Ne, es gibt auch so ein paar Bremer und so, aber. Auch nichts gegen Bremer-Fans. Also ich mag. Nee, tue ich auch gar nicht. Ich mag ja auch den Arndt Zeigler sehr gerne und so, aber die sind natürlich hier in der Gegend immer ein bisschen benachteiligt, wenn sie dann mal zu einem Heimspiel wollen und dann 400 Kilometer dafür fahren müssen oder 300. Ne? Ja. Nee, also gegen Bremer-Fans habe ich überhaupt nichts, finde ich. Ist ein sehr elitäres Völkchen, aber auch ein sehr sympathisches Völkchen. Ja, ich mag sie auch. Fans. Die Leverkusen-Fans sind unfassbar bescheuerte Fans, hässliche Fans und Fans, die man eigentlich einen Hammer auf den Kopf hauen sollte. Kriegshammer sozusagen. Ja? Eine Streitaxt. Ein Schädelspalter. Sagt dir noch der Name Robert Hilbert was? Hat der nicht beim VfB Stuttgart gespielt? Ja, völlig richtig. Ist 2006 sogar deutscher Fußballmeister mit denen geworden. Aber da siehst du mal wieder, ne? Ja. Ja, ja. Und zwar strebt dieser eine Rückkehr in die Bundesliga an. Dieses wiederum las ich höchstpersönlich in einem Interview. Ach, auf I-Liga. Und, wow. Web 3.0. Wow. Beim guten Chris. Ja, der spielt ja gerade bei Istanbul und warum wo, ich? Wo spielt er bitte? Istanbul. Okay, ja, nee, richtig, stimmt, ja. Kann beschickt das sein, kann aber auch, wenn, blickt man, ist ja alles dieselbe Bespruch. Ich glaube, damit hätten wir jetzt auch keine türkischen Hörer mehr. Benni, wenn du das hörst, dich meine ich nicht, du bist ja für mich ein Deutsch-Türke. Benni, Kuss wie auf Bauchi, hab dich lieb. Übrigens, mit dem eben angesprochenen muss ich noch ein Interview führen über die deutsch-türkische Fußball- Rivalität? Kultur, möchte ich hier sagen. Kultur? Oh. Ja. Ist ein toller Mensch, der Benni. Toller Mensch. Ja, und ich würde mich freuen, wenn der Roberto Hilbert oder Robert Hilbert? Roberto, ne? Roberto, glaube ich. Ja. Umberto Hilbert wieder in der Bundesliga zu sehen ist. Würde mich aber auch nicht stören, wenn nicht. Manchester City. So, jetzt pass mal auf, Pocho. Will die festgeschriebene Ablösesumme von 63 Millionen Euro nicht zahlen. Und zwar geht es hier um Edinson Cavani. Und warum möchten sie diese festgeschriebene Ablösesumme nicht zahlen? Pocho, was denkst du? Ja. Weil es einfach zu viel ist. Ja? Ja gut, das ist eine Aussage, die trifft auch viele Spieler zu, die wird trotzdem wahrgenommen. Aber interessante Aussage. Manchester City hat die Aussage getroffen, sie wollen die 63 Millionen für Cavani nicht zahlen, weil es zu teuer ist. Wo gibt es denn sowas zu teuer? Bitte? In England. Och, die stehen auf schmalem Fuß jetzt anscheinend. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es wirklich langsam kein Spielgeld mehr ist, sondern richtiges Geld, womit sie haushalten müssen. Das ist ja unfassbar, ne? Ich bin da ein bisschen überrascht über die Aussage, die wirklich jetzt. Natürlich Cavani jetzt wieder komplett vogelfrei. Also jetzt ist er wieder bei jedem im Gespräch, was ich da in den letzten 24 Stunden so gelesen habe, als ich mich investigativ auf diese Sendung vorbereitet habe. Und ja. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den ganzen Millionen. Ich habe auch übrigens ein Interview gelesen mit dem Merzen vom AS Monaco, mit diesem russischen Oligarchen. Ja, ja, ja. Der saß auch schon mal 11 Monate im Knast. Ja gut, das gehört für den russischen Oligarchen ja auch irgendwo dazu. Absolut. Völlig richtig. Hat 68 Millionen Dollar für ein Apartment in New York für seine Tochter ausgegeben. Ja. Das ist ja auch mal wirklich eine Investition. Je nachdem, wie die Tochter aussieht, lohnt sich das ja auch. Ich denke auch. Ich denke auch. So, nochmal zu Mainz. Da merkt man natürlich, ich hätte diese ganzen Mainz-Geschichten alle zusammenpacken können. Aber da ich über einen langen Zeitraum diese Liste erstellt habe, ist es mir dann natürlich schwer gefallen, das dann noch irgendwie unterzubekommen. Denn ich habe diese Liste mit einem Stift geschrieben. Und dann wird es natürlich schwer, da was einzuschieben, denn mein Notebook ist immer noch weg. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Reparatur ist aber auch schon 3 Monate alt. Ja, eben. Also was erwartest du? Also bitte. Kannst du nicht erwarten, dass ein Notebook, ein Laptop oder ein Netbook oder wie man es heutzutage, wie die freshen Kids das immer auch nennen, dass der Computer nach 3 Monaten nicht irgendwann mal kaputt geht? Das muss dir doch klar sein. Hallo. Völlig richtig. Und als Belohnung dafür von Sony, dass das Notebook ganze 3 Monate gehalten hat, habe ich mir gestern die PlayStation 4 Pro bestellt. Ja, so kennen wir dich doch. Weil ich so zufrieden bin mit diesem Konzern. habe ich das dann schon mal gemacht bei meinem Vertrauensunternehmen. Während du deine Mainz-Notizen weitergemacht hast, hast du dir die PlayStation vorgestellt. Und zwar, sollte Adam Schalay den Verein wechseln, wollen die Mainzer Okazaki, der ja gerade auch beim Confed Cup zu bewundern ist, möchte ich fast schon sagen, kommen vom VfB Stuttgart. Und ich finde den Okazaki gar nicht so schlecht. Ist, glaube ich, dann in Mainz ein Spieler, der dann auch definitiv Stammspieler wäre und ist ein dynamischer Stürmer, der, glaube ich, sehr, sehr wenig Tore in der Rückrunde geschossen hat, aber in der Hinrunde, glaube ich, viele, viele gute Tore und Assists gemacht hat. Ja, was sagst du dazu, Okazaki als Salai-Ersatz? Dass sie da irgendwie reagieren müssen, ist klar. Und wenn sie ihn dann wirklich für diese 8,5 Millionen und so weiter weggeben können, bin ich aber der Meinung, dass man sich einen stärkeren Spieler als Okazaki holen kann. Ist meine persönliche Meinung. Luke de Jong? Ich habe gesagt, stärkeren Spieler. Stärkeren. Habe ich selber gemerkt, du hast ja gerade gesagt, ein stärkeren Stürmer. Warum nicht? Ich finde den Okazaki gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ah, ja. Anklage schon im Juli. Geht um den Fall. Casa Hoeneß, ja? Ich weiß nicht. Also, es ist in letzter Zeit natürlich merklich still um die Sache geworden. Ja. Und das möchte ich fast schon sagen. Ja, es liegt aber mit Sicherheit natürlich daran, dass wir im Moment die fußballlose Zeit haben. Da kann man aber wiederum sagen, warum spricht man da nicht über sowas, was nichts mit Fußball direkt zu tun hat? Ich glaube, das Thema ist auch schon ähnlich wie das Wrestling-Thema als solches schon so ausgelutscht, keiner will es mehr hören. Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass man darüber nicht weitersprechen muss, weil es verliert ja nicht an Wichtigkeit, dieses Thema. Im Gegenteil. Wenn jetzt die Anklagen natürlich kommen sollte, ist für mich immer noch die Frage, und die habe ich schon vor 10 Ausgaben gestellt, wird Uli Hoeneß, wenn eine Anklage kommt, beziehungsweise ein Verfahren auf ihn zurollt, um es mal so zu nennen, wird er dann weiter als Präsident des FC Bayern München beschäftigt werden und wird er auch weiter arbeiten wollen als Präsident des FC Bayern München? Das ist für mich die Frage, die sich am meisten stellt. Die Frage aller Fragen, Pocho. Ja. Die Fragen aller Fragen. Gretchenfrage im Fußball sozusagen. Die Gretchenfrage, ja. Die Frage aller Fragen hat sich auch die gute Ilkay Gündoğan gestellt. Und zwar hat die Marca berichtet, dass der Bruder und Berater, und auch Berater in Personalunion. So, jetzt kommst du, Pocho. Rhetorisch bin ich heute hier, aber in Confed-Cup-Stimmung. Der wurde zu Verhandlungen in Madrid gesichtet. Ja, was sag ich denn dazu? Was sagst du denn dazu? Ja, ich bin ja Verfechter dafür, dass ein unfassbares Megatalent wie Ilkay Gündoğan den Weg ins Ausland findet. Ah, zu Madrid wäre schon geil. Allerdings, es wäre schon geil, wenn man einfach Xabi Alonso verdrängt und dann mit Khedira und Gündoğan auf der Doppel-6 spielt. Das wäre schon. Ich frage, ob es schon dazu kommen könnte. Ob Xabi Alonso wirklich da verdrängt werden kann von dieser Position. Meiner Meinung nach ist dann Gündoğan eher der Spieler, gegebenenfalls für entweder innerhalb der Liga, obwohl ich mir eher vorstellen kann, dass dann so ein Gündoğan bei Madrid international eingesetzt wird. England ist sehr heiß auf Khedira. Viele englische Clubs. Okay, dann könnte sich natürlich da auch etwas anbahnen, dass der gute Gündoğan als Khedira-Ersatz gegebenenfalls nach Madrid kommt, ne? Ja, vielleicht hängt das miteinander zusammen. Du hast völlig recht, wenn das richtige Angebot für Khedira auf dem Tisch liegt. Aber ich würde jetzt leistungstechnisch, würdest du den Gündoğan über Khedira setzen? Ich finde, für mich sind das zwei unterschiedliche Spieler. Völlig richtig. Ja, also der eine ist halt defensiv viel stärker als der andere und der andere ist offensiv viel stärker als der andere. Ja, ist schwer. Kann gut sein, dass beide Schicksale vielleicht eher doch näher zusammenhängen, als man denkt, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Gündoğan nach Madrid wechseln würde. Allerdings der nächste Nackenschlag für Jürgen Klopp, ne, und seinem Kader für die nächste Saison. Allerdings andererseits mit Nuri Sahin hast du einen guten Mann, der den ersetzen kann. Zwar nicht 1:1, weil gibt wenig Spieler, die so diese Sechs so interpretieren wie Ilkay Gündoğan, aber es ist ein guter Mann. Ich habe nichts gegen Nuri Sahin, finde ich gut. Absolut, absolut. Er hat ja auch jetzt seine Form eigentlich zum Schluss der Saison wiedergefunden. Natürlich bei Bender und Gündoğan, das ist eine Doppel-6, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die funktionierte ja auch in den letzten Zeit wirklich richtig gut. Das muss man ja dazu sagen. Ab und zu, schade, wenn sie da auseinandergerissen werden würde. Ab und zu Markel, der da ein bisschen Routine reinbringt. Aber finde ich schon ganz gut, was Dortmund da auffährt. Ich glaube, Okel kommt in Dortmund nur zum Zug, wenn die Stimmung in der Mannschaft schlecht ist, weil das ist ja so ein Pausenclown irgendwie, der kann das dann mal wieder ein bisschen machen. Ja, so, nun ein Thema, welches mich wirklich tangiert, denn der Poker um Jean Giroud verschärft sich mehr und mehr. Hannover 96 hat ein Angebot an Club und Berater abgeben, sprich an London und an den Berater von Jean Giroud. Und das ist auch Sache. So, mehr Geld können wir nicht zahlen für ihn. Sie wollen ihn wohl verpflichten, nicht noch länger ausleihen. Ablösesumme weiß man nicht. Ist aber definitiv überschaubar. Ja, Gehalt wurde wohl auch alles schon geklärt. Das sind die Sachen, auf die Giroud sich dann wohl einstellen muss. Er möchte bei 96 bleiben, er fühlt sich sehr wohl in Hannover. Jetzt allerdings kommt ein anderer Nordclub. Und HSV aus Hamburg, nicht? Der andere nicht. HSV. Mhm. Da wiederum wird er definitiv mehr Gehalt verdienen. Das ist ganz klar. Er wird mehr verdienen. Das ist ganz klar. Aber die viel heißere Geschichte in dieser Causa ist der gemeinsame Sponsor. Fly Emirates. Arsenal London hat Fly Emirates. Hamburg hat Fly Emirates. Ah. Das ist wohl schon das ein oder andere Gespräch auch über diesem Wege geführt worden sein, sodass wohl Johan, er ist ja nicht bei uns der Vertrag, die Leihe endet ja glaube ich zum 30. oder sowas, 30.06. irgendwie, was. Es sieht nicht gut aus in der Geschichte. Das sind ja schon fast Verschwörungstheorie-Maßnahmen, die du da aufwirfst mit Fly Emirates jetzt, also. Ancient Football, ne? Ja, Ancient Football, Ancient Soccer, ja. Hm. Ja, ich fände es sehr, sehr schade, denn er hat die Abwehr stabilisiert. Es fehlte noch so ein kongenialer Partner, den wir jetzt haben, unglücklicherweise, der jetzt aber wiederum seinen kongenialen Partner verliert mit Giroud. Es ist, wenn wir beide Spieler hätten in der Innenverteidigung, das wäre schon definitiv, aber das sieht wohl nicht gut aus für Hannover und die Personalie Giroud. Ich glaube aber, meinst du wirklich, dass Hamburg da die besseren Chancen als Hannover hat, alleine wegen dem Gehalt? Gehalt und ja, ich meine, man wird da mit Sicherheit auch die ein oder andere Millionen umlagern können in Sachen Ablösesumme. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, denn da kann 96 definitiv nicht mithalten. Wenn die auch noch denselben Sponsor haben, dann okay. Das sieht nicht... Sieht wahrlich nicht gut aus, Potscho. Was hat Hannover im Moment für einen Sponsor? Haben die dich TUI? Ja, die haben TUI. Merkst du was? TUI, Fly Emirates? Meinst du, TUI soll schnell Fly Emirates aufkaufen? Ja, aber das ist ja alles eine Branche, oder? Das ist ja echt unfassbar. Also, da sollte man sich echt mal Gedanken drüber machen. Was habt ihr nochmal? Postbank. Hier. Postbank, ne? Ja, ja. Auch sympathisch. Sehr, besonders dieser gelbe Schriftzug auf grünen Trikots. Oh, sehr toll. Sehr sympathisch. Ja, schade, sollte sich das negativ entwickeln, wäre das wirklich nicht gut. Wenn er kommen sollte, dann sehe ich sehr, sehr rosige Zeiten auf 96 zukommen. Denn das große Problem bei 96 war immer die Innenverteidigung, die komplette Verteidigung, aber gerade mit Christian Schulz, der dann in der Anverteidigung aushelfen musste, weil Eggimann sich da damals irgendwie die Knöchel gebrochen hatte oder sowas. Ja. Und dann war ja auch irgendwie Karim Agi beim Asien-Cup oder irgendwie was. Immer war irgendwas los. Schulle hat dann, was ist denn bei dir los? Och, ich öffne nur eine Flasche. Ach so, die Pepsi-Flasche. Mhm, genau. Ja, Schulle ist in der Anverteidigung eigentlich nicht zu gebrauchen. Auf links außen macht er wirklich einen guten Job, aber... Ja, da haben wir jetzt Sebastian Pocognoli, der da auch sehr, sehr gut ist. Ah, es ist diese Innenverteidigerposition, die wirklich gut ausgekleidet werden könnte durch Giroud, wiedermals. Ja, Tottenham einigt sich mit Corinthians im Falle Paulinho. Paulinho, eines dieser vielen, vielen brasilianischen Megatalente. Und zwar kommt der für schlappe 20 Millionen zu den Citizens. Nee, die Citizens sind die, ist Man City, ne? Ich glaube schon, ja. Die Spurs sind's. Zu den Spurs nach Tottenham. Bin da sehr gespannt, wie der sich da weiterentwickelt. So, jetzt eine Geschichte, zu der wir im Vorfeld das ein oder andere Wort verloren haben, denn wir wussten nicht mehr, wie der Kollege heißt. Werder Bremen bietet 2,5 bis 3 Millionen Euro für Luca Caldirola. Wo spielt der nochmal? Du hattest das vorhin nochmal gesagt. Brescia. Ah, Brescia. Würde das Loch stopfen, was wie heißt der Grieche? Gebreselassie. Nein, der zu Dortmund gewechselt ist. Sakai? Nein, ist erst mit S. Ja, genau, mit S, ganz genau. Sokropopolis, Sakataidis. ihr wisst schon, wen ich meine, der zu Dortmund halt gewechselt ist. Er soll das Loch stopfen, ist ein Sokrates. Sokrates, genau. Ist italienischer U21-Nationalspieler. Und ich glaube, das ist der Weg, den du gehen musst. Ein junger Spieler, der ja auch im Finale, meine ich, stand. Ich glaube aber nicht gespielt hat. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich habe das Finale gesehen. Spanien gegen Italien. Das ist genau der richtige Weg und muss man machen, wenn man den bekommen kann. Auf jeden Fall. Entwickelt für günstiges ja Geld, ein junger Spieler, ja. der zieht immer. Der zieht immer, den kann man immer holen. Besonders ist es auch genau das, was Bremen eigentlich lange Zeit ausgemacht hat. Spieler zu holen, mit die man sonst nicht auf der Rechnung hat und die richtig erfolgreich zu machen. Völlig richtig, ja. Und ich denke mal, der Junge wird ja auch noch besser. Das ist der richtige Weg, den du da gehen musst. So, jetzt eine eher traurige Geschichte für alle FC Bayern München Fans. Und zwar, Isco wird für 30 Millionen Malaga verlassen und zwar in Richtung Madrid. Es war ja bis zuletzt noch das Gerücht, dass er wohl zu Guardiola wechseln wolle und Guardiola wohl auch ein großer Isco-Fan sei, aber dieses wird wohl nichts. Ich fände es nicht schlecht, wenn der Spieler zu Bayern wechseln würde, wüsste allerdings wiederum nicht, wo der spielen sollte, weiß es auch nicht, wo er bei Madrid spielen soll. Ja, 30 Millionen für einen 21-Jährigen ist mal eine Ansage, ne? Ist definitiv eine Ansage, ich denke schon. So, die letzte Personalie, die ich hier noch stehen habe, ist der BVB bietet 15 Millionen für Pjanic vom AS Rom, ein Talent, sehr, sehr jung und kann auch da nicht viel zu sagen. Da sind meine Serie A-Impressionen dann doch nicht ausreichend gewesen in den letzten Monaten, aber ich glaube, typisch Dortmund, oder? Ein gutes, absolut, ja. Gutes junges Talent. Kann man auf jeden Fall mal holen. Kann man mal machen, ja. Vom AS Rom sind sie ja, und auch an Bernard sind sie ja interessiert. Das wird immer heißer, ne? Die Geschichte mit Bernard wird immer heißer. Habe ich zu wenig von gesehen, um mich dazu äußern zu können, aber was so seine Statistiken anzeigt und so weiter, auch das sicher ein Spieler, der gut Dortmund zu Gesicht stehen würde. Definitiv, wäre dann 1:1 Ersatz. Für Mario Götze, er hat jetzt ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit welcher Medienplattform das gewesen war. Götze kriegt die Nummer 19 beim FC Bayern. Götze kriegt gesehen. Die Nummer 19, ja. Bitte, bitte. Und Raphael die 11 bei der Borussia. Der Raphael. The Raphael, ja. Es ist der Raphael, ja, the great one. Ja. Habt ihr schon eine Straße nach ihm benannt? Zwei direkt? Ja, die Hauptstraße und die Nebenstraße in Gladbach. Schön. Und neue Trikots habt ihr. Ach, sind die schön. Ne? Ja, nee. Also das Grüne sieht aus wie ein Schlafanzug. Mhm. Mir gefällt das dunkle Auswärtstrikot ganz gut. Und das Problem bei dem Heimtrikot ist halt, dass dieser gelbe Schriftzug auf diesem weißen Trikot immer komisch aussieht. Ja, macht es wie 96, einfach so ein schwarzes Logo drauf, bumm. Passt zu allem, ne? Oh, jetzt wieder mein Lieblingsdrogenboss bei der Endlosschleife von Sky Sport News HD. Romario kritisiert die FIFA. Er sieht wirklich aus wie so ein, also, ein bisschen propperer, hat graue Schläfen bekommen, ein Drei-Tage-Bart im Tanktop, hätte ich fast gesagt, im Tanktop. Dazu Stringtanga, alles dabei. Ja? Es ist für mich der kommende Film-Drogen-Boss. Der Ramon Cota der Neuzeit, ja? Ja, völlig. Also, imponiert mir schon. Mhm. Imponiert mir. So, und jetzt Traditionsverein vor Pleite, der AC Siena ist wohl in Trouble, in big, big Trouble. Ja, die haben 70 Millionen, habe ich das richtig gelesen? 90? Irgendwie sowas an Schulden. Tangiert mich aber peripher, um ehrlich zu sein. Aber man kann es ja mal erwähnt haben, wenn es hier gerade weiß. Natürlich. Denn auch wir haben viele Hörer aus Italien. Ciao. Mensch, dein Italienisch ist ja richtig sattelfest. So, jetzt habe ich. Margarita. Ja. Mensch, super. auf der Name. Finde ich gut, dass du da auch Insalata Primavera. Dass du da auch Rücksicht nimmst, dass du die ganzen Klischees nicht mitnimmst. Ich hatte ja mal einen italienischen Küchenchef und da hat mir ein Gericht auf der Karte mit Meeresfrüchten war das etc. Das hieß Frutti de Mare sozusagen. Aquapazza. Aquapazza heißt verrücktes Wasser. Ja. So läuft das in der Sterne-Gastronomie. Chrissy Pazza, sage ich schon. So, Arne Friedrich, noch eine traurige Geschichte an diesem 23.06. um 14.16 Uhr, 17, 18, 19. Arne Friedrich beendet seine Karriere, war zuletzt, oder er löste seinen Vertrag bei Chicago Fire auf. Ja, wie kann man nur aus Chicago weggehen? Der Stadt, the place to be sozusagen, würde ich mal fast sagen. Es ist eine heiße Stadt im Moment. Ich habe eine Dokumentation gesehen bei den Kollegen vom ZDF, bei den Weltbildern. Die gucke ich ja ganz gerne. Ja, ja. Hat auch mal ein schönes Intro. Denkst du immer, oh Gott, Alter, wie peinlich. Und zwar ist Chicago die Stadt mit den meisten Morden. Ja, mhm. Da muss ich hin. Ja, da musst du hin. Völlig richtig. Wo wir gerade von Morden gesprochen haben, es gab schon einen Toten bei den zahlreichen Ausschreitungen in Brasilien im Zuge des Confederations Cup. Man hat ja überlegt, ob man vielleicht die ganze Geschichte abbläst, ob man sogar die WM abbläst. Die Galionsfigur dieses banalen Troubles da ist ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das ist. Sie haben in einer Stadt ein Stadion für 47.000 Leute gebaut. Bei der Heimmannschaft gehen normalerweise 200 bis 250 Fans zu den Heimspielen. Und da steht jetzt ein Kessel mit fast 50.000 Plätzen. Ja, die ganze Sache ist natürlich genau im Gegensatz zu dem Arne Friedrich Karriereende, was wir eben nicht beendet hatten, aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, was er wieder erleiden musste, ist dieses ganze Thema in Brasilien natürlich wirklich schwer anzufassen. Das ist ein heißes Eisen, sich dazu zu äußern, aber man kann die Leute natürlich verstehen. Da wird unfassbar viel Geld für ein Sportereignis rausgeworfen, was denen natürlich wirklich viel bedeutet. Das ist klar, der Fußball ist da Sport Nummer eins. Nichtsdestotrotz verhungern Menschen da aber. Das sind Menschen, die leben in untersten Kasten und in Slums, die man eigentlich nur aus District 9 kennt. Favelas ist da. Aber das ist es ja, dass selbst das Opium fürs Volk, der Fußball, das ist ja das, was Brasilien ausmacht. Fußball, ne? Das ist ja wirklich das Fußballland Nummer eins im Prinzip. Selbst das zieht nicht mehr. Selbst das torpediert das Volk jetzt mit 1,25 Millionen Leuten, die da auf den Straßen waren. Selbst das Allheilmittel Fußball, ja, die Fußball-WM, das größte sportliche Ereignis, was es gibt, es zieht nicht mehr. Ja, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Ja, eben, ganz genau. Das zeigt halt diesen New World Order-Gedanken, der ja im Moment überall zu merken ist. Überall revolutionieren die Leute und protestieren die Leute, ob es jetzt im Moment in Brasilien und der Türkei ist, ob es in der islamistischen Welt vor einem Jahr auf zwei Jahren war, in diesem revolutionären Sommer. Es zeigt sich irgendwo ganz klar, dass nichts, was der Staat bzw. die Staaten an sich früher gemacht haben, um Leute zu besänftigen, Sportereignisse oder ähnliches, es nützt nichts mehr, weil es den Leuten so schlecht geht, dass sie selbst dagegen, gegen ihr, wie du es so schön genannt hast, ihr Opium, gegen das auf die Straße gehen. Völlig richtig. Und ich glaube, alle Hörer, die das jetzt vernehmen, hebt eure linke Faust. Ja. Ne, Deutsche? Kommen wir doch mal. Absolut. Aufruf. Solidarität. Hat man, glaube ich, früher im Osten auch gesagt, wenn die Jungs von der FDJ sich getroffen haben oder so. Ja, völlig richtig, ja. Wir von 4N2Elba wünschen den Aufständischen, den Revolutionären in Brasilien viel, viel Glück und sind mit unseren Gedanken bei euch, oder? Absolut, absolut, absolut. Denn man muss gegen das vorgehen, was andere Leute als selbstverständlich ansehen, dass das nämlich so nicht weitergehen kann. Es kann nicht sein, dass, wie gesagt, Kinder verhungern, dass Menschen verhungern und so weiter, dass die in niedrigsten Sachen leben und dafür ist dann auf einmal das Geld da, da stimmt doch irgendwas nicht. Völlig richtig, Pacho. Also das sehen wir doch sehr argwöhnisch. Ja, absolut. Mit kritischen Augen sehen wir das, Pocho, was da in Brasilien gerade vonstatten geht. Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn sie den Confed Cup abgebrochen hätten. Um ein Zeichen zu setzen. Vielleicht. Um ein Zeichen zu setzen, genau. Ob man die WM abgebrochen hätte, Wage ich zu bezweifeln. Ich fände es auch nicht gut. Der Blatter hat immer gesagt, ja, was ist, ne, wenn wir die WM haben. Blatter ist aber so ein Thema. Ne? Ja. Was Blatter sagt, geht mir eigentlich vollwegs am Arsch vorbei. Deswegen sage ich es ja. Ja, okay. Blatter hat ja auch irgendwie gesagt, dass ihr, wenn wir wirklich die WM abblasen, 200 Millionen Brasilianer, erst dann wissen, was sie veranstaltet haben. So nach dem Motto, dann heult ihr erst recht. So. Also eine typische Blatter-Aussage, ne? Kann er ja gut sagen, von seinem Herrensitz irgendwo aus, wo er sich das finanziert hat. Völlig richtig. Durch irgendwelche Vergaben an Länder, wo man dann merkt, huch, da ist im Sommer ja zu warm. Also, ja. Sowas Tolles. Ist genau wie in Deutschland. Huch, Sommer, ist das warm. Ja, kommt schon mal vor im Sommer. Ich kritisiere schon im Winter den Sommer. Ja, aber das Kritisieren hat ja nichts damit zu tun, dass man sich dann heuchlerisch beschwert über die Hitze, wenn man 2 Wochen vorher gesagt hat, boah, ist das kalt, ich will Sommer. Mhm. Dann doch lieber immer sagen, kotzt mich eh an, wenn es warm ist. Das ist was anderes, als wenn man immer dieses Fähnchen richten nach dem Wind. Das ist, schlimm. Watcher. So, jetzt habe ich noch ein letztes Themachen, und zwar der FC Chelsea hat einen Weltrekorddeal abgeschlossen, und zwar in einem Volumen von 353 Millionen Euro für 10 Jahre bekommen sie das Geld vom deutschen Sporthersteller Adidas. Ja, der gute Herr Adidasler hat da wieder mal was gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob der noch damit irgendwas zu tun hat oder seine Familie, keine Ahnung. Ist natürlich eine Menge Holz. Das sind 35,3 Millionen im Jahr. Dafür kann man sich jedes Jahr einen Topstar kaufen. Das muss man mal einfach so hinschreiben. Also. Richtig, ja. Damit macht man sich natürlich auch ein bisschen unabhängiger in der Geschichte Abramovic, oder? Abramovic ist ja wirklich immer der Mann, der alles durchwinken muss. Und wenn ihm was nicht passt, wenn ihm ein Spieler nicht gefällt, den er wirklich nicht haben will, ja, dann macht er das auch nicht. Aber jetzt, durch dieses Volumen von Adidas, kann man, glaube ich, da ein bisschen variieren. Ja, absolut. Und das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass meiner Meinung nach, dass dieser Verein immer noch ziemlich hot ist, wenn Adidas sagt, wir geben denen mal knapp 400 Millionen Euro zur Verfügung, auf 10 Jahre gesehen. Völlig richtig. Völlig richtig, Pacho. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir dann auch mal zu der letzten Rubrik. Und zwar, wir gucken alle nochmal, was es im Internet so Neues gibt. Ja, gucken wir. Gucken wir mal. Das ist ja immer das Schöne. Das ist ja unsere Aktualität, die wir auch beim letzten Mal gezeigt haben, wo ihr natürlich bei Twitter unter @4ecken2elver die News immer direkt hingeschrieben bekommt. Und da war natürlich auch direkt klar, dass wir in der letzten Ausgabe über Raphael gesprochen haben. Und flugs in dem Moment war es dann so, dass der Raphael-Deal als fix genannt wurde. Der Raphael war dann fix in Gladbach. Wenn ich jetzt aber gerade so durchgucke, sehe ich nur Max Kruse im neuen Kappa-Dress. Fenerbahce Istanbul an Ömer Toprak dran von Bayer 04 Leverkusen. Ja, auch wäre auch ein Verlust für Leverkusen auf jeden Fall. Definitiv. Ein guter Mann, der immer reinkommen kann, ne? Ja, absolut. Und der auch seine Beständigkeit eigentlich immer gezeigt hat. Und was sagt denn Spox.com? Ja, ich bin der große Spox-Fan. Rund um den Ball ist sowieso immer eine großartige Quelle, denn da wird immer alles nochmal aufgelistet, was so den Tag über passieren. Wir sind hier global. Oh mein Gott. Ja, wir sind global, Pocho. Da brauchst du gar nicht... komische Geräusche mal. Guckst du heute Dirk Nowitzki gegen Manu Neuer? Ist das nicht schon dran? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, kommt das nicht auf Kabel 1 oder so? Das weiß ich nicht. Du. Das weiß ich gar nicht. Du. Ich kann dir diese ganze Frage, bevor wir da ewig drüber weiterreden, ganz einfach beantworten mit dem Wort Nein. Dann. Warum soll ich mir das angucken? Weiß ich nicht. Das ist eine Sportart, die ich habe aufgrund meiner geringeren Körpergröße nie habe durchführen können. Fußball. Ja. Das Rooney-Rätsel. Siehst du, es verschwört sich alles. Ja, so schnell geht's beim Dante, ne? Jetzt hat er geschrieben, der glücklichste Tag meines Lebens. Ja. War es nicht erst die Meisterschaft? Und dann die Champions League? Mhm. Er hat schon dieses heuchlerische deutsche Richter in sich aufgenommen. Ich denke auch, Dante muss weg. Oh, Spox schreibt, ist Daum ein Kandidat für den DFB-Sportdirektor? Dazu kann ich nur sagen, ich denke schon. Ja. Maurersohn, Stratege, Sturkopf. Um wen geht's? Thomas Müller. Pep Guardiola. Ach so, er ist Maurersohn, ja. Guck mal an. So, Pjanic, Schalke, Goretzka. Ich gehe nochmal auf die Torfabrik, um nochmal ein bisschen Borussia hier reinzubringen. Borussia. Oh, da lese ich aber ganz oben, Marc-André Ter Stegen wohl mit Barcelona einig. Was? Schreibt reviersport.de. Nein! Kannst du da vielleicht was, eine Essenz raus? Ich, weißt du was, ich hau das jetzt einfach mal so raus, weil ich es jetzt auch gerade zum ersten Mal lese. Spanische Medien berichten, der FC Barcelona werde in Kürze die Verpflichtung des Mönchengladbacher Schlussmannes bekannt geben. Ab sofort und trotzdem erste Saison 2014-15. Demnach sollen die Spanier für Ter Stegen rund 12 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach überweisen und der Torhüter zunächst noch ein Jahr an den Niederrheiner ausleihen, ehe er dann nächsten Sommer die Nachfolge von Victor Valdes antritt. Verbreitet hat sich die Meldung offenbar durch einen Artikel der Barcelona-nahen Zeitung Mundo Deportivo. In der letzten Woche waren Ter Stegen immer wieder als möglicher Nachfolger von Valdes gehandelt worden, der zunächst angekündigt hatte, Barcelona in diesem Sommer zu verlassen, nun aber wohl doch noch ein Jahr bleibt. Ob sich das Gerücht bewahrheitet, bleibt allerdings abzuwarten. Wahnsinn. Ich habe jetzt den nächsten Knaller. Tui steigt bei Hannover 96 aus. Ja, haben wir gerade noch drüber gesprochen. Und zwar sind die Verträge ab 2014 gekündigt. Da scheint es wohl Beef zu geben. Ja, gerade noch drüber gesprochen. Ja, Tui steigt bei 96 aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Millionen. 4 Millionen pro Jahr. Tja. Steuert Tui den Hannoveranern bei. Tja, da heißt es jetzt wohl, es ist eigentlich ein guter Sponsor gewesen, ne? Aus der Stadt gewesen, Tui. Ja. Und, naja, Pocho. So ist es halt. Aber das war jetzt nochmal richtig hot in News, ne? Muss man ja sagen. Das war sehr hot. Wenn wir nicht hot sind, dann wer dann? Wer dann? Muss man sagen, wie es ist. Schön. Ach, wir müssen eigentlich noch das. Jakonan verlässt 96. Auch, kann man fast sagen, eine hot News. Ja, in Richtung. Jakonan muss 96 verlassen. Kein neuer Vertrag. Aha. Mhm. Langsam mag ich nimmer. Ja, wohin, das weiß man noch nicht, aber er wird den Verein definitiv verlassen. Ihm wurde kein neuer Vertrag angeboten. Ist auch krass, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, den kannst du immer spielen lassen. Ob im Mittelfeld eben. Oder im Sturm, finde ich überrascht. Wundert mich auf jeden Fall auch. Bin ich überrascht. Den ersten Spieltag müssen wir noch sagen, glaube ich, ne? Denn da wird es ja zum Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen Borussia München Gladbach kommen und das Spiel werden wir natürlich kommentieren. Ob live oder mal schauen, das wissen wir noch nicht, aber wir werden das definitiv kommentieren. Da werden wir sicher uns mal ein bisschen näher zu auslassen, weil ja die ganze Sache auch mit der ganzen Guardiola-Sache und dem Raphael natürlich einige Brisanz bietet. Ich denke auch, es ist ja schon der Kampf Europas. Der Raphael gegen Guardiola. Gegen das Guardiola, ja. Ja, also bin wirklich sehr gespannt. Und am zweiten Spieltag wird es dann direkt das nächste Aufeinandertreffen zwischen uns beiden geben. Hannover 96 trifft auf Gladbach, in Gladbach, glaube ich, ne? Ja, muss ja so sein, fast, ne? Nee, ich glaube, der VfL Wolfsburg hat 4 Auswärtsspiele hintereinander. Ach, komm mir auch. Ich glaube schon. Warum das denn? Weiß es nicht. Nein. Ich habe doch gehört. Wir hätten die auch 4 Heimspiele danach hintereinander. Kann ja das sein. Ach, ich habe da sowas gelesen. Ach, das darf ja nicht wahr sein. Du deckst hier Sachen auf? Ja. Ansonsten, Hannover 96 gegen den BTSV wird es am 12. Spieltag geben. Da freust du dich, oder? Wer ist da hin? Ich weiß nur, nicht. Nur um zu klatschen, so dachte ich. Also klatschen im weitesten Sinne. Also im Anbetracht dessen, dass die Tickets genauso schnell weg sein werden wie gegen ein Bayern-Spiel. Ach so, okay. Ich werde mit Sicherheit beim Heimspiel dabei sein wollen. Ich werde mich da anschicken, Karten zu bekommen, aber dann wird man natürlich sehen, ob ich da Glück habe, da Tickets zu bekommen. Aber man kann es schon sagen, ich werde am ersten Spieltag, und zwar am Samstag, heim Hannover 96 gegen. Es geht ja Schlag auf Schlag. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag gegen meine Herzensangelegenheit, dem VfL Wolfsburg. Da wirst du dabei sein. Werde ich dabei sein im Stadion. Überschlagen sich die Ereignisse, oder? Jetzt ist ja unfassbar. Unfucking fassbar. Ja. erst Freitag, wir beide kommentieren, dann bin ich im Stadion. Und ja, eine Woche später ist schon Gladbach gegen Hannover. Ist, das ist ja wirklich, es sind ja die Festwochen. Ja, das ist ja schon zu gut, um wahr zu sein. Also es darf ja nicht wahr sein. Wirklich. Ja, facebook.com/firken211er, noch 2 Likes, wir haben endlich 100, die 100 geschafft, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das ist nämlich das einzige Brot, was ihr uns zukommen lassen könnt. Wir wollen kein Geld verdienen, wir wollen nur ein wenig Anerkennung und dieses mittels Likes bei Facebook, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Gebt uns 5 Sterne bei iTunes und zwar ist da unser neuer Feed, Firken211er Podcast, da könnt ihr uns nochmal, wenn ihr es schon gemacht habt auf dem anderen Feed, macht es bitte nochmal, da würden wir uns sehr drüber freuen. Firken211er Podcast auf iTunes. @firken211er bei Twitter unsere Anlaufstelle, da haben wir auch den, da retweeten wir auch den ein oder anderen nicht so prominenten Transfer. Seid uns nicht böse, wenn wir nicht wirklich jeden Transfer aus der zweiten Liga oder sonst wo hier ansprechen, denn dann würden wir wirklich nicht mehr unter 2 Stunden diese Sendung stemmen können. Firken211er.tumblr.com, auch da könnt ihr immer noch nachgucken, wann euer Verein gegen die TuS Sackhausen spielen wird. Denn alle 18 Bundesliga-Clubs sind da vernotiert. Vernotiert. Vernotiert, ja, absolut. Vernotiert, da könnt ihr nochmal nachgucken, wann euer Club ein lustiges Comedy-Match hat. Gegen eurer Hut vielleicht. Gegen eurer Hut vielleicht, ne? Denn ich werde am 28. glaube ich, zum Spiel Hannover 96 gegen den Krenwinkel-Kaltenweide, KK, gegen den, das ist bei uns hier im Club halt 5 Meter. Okay, du kannst es aus dem Schlafzimmerfenster sozusagen beobachten. Da werde ich hinlatschen und mal gucken, was da so abgeht. Also, wir sind natürlich unfassbar aktiv in dieser Sommerpause. Es wird ja nicht langweilig. Es gibt ja immer neue Gerüchte. Es gibt immer, jetzt gehen langsam diese ganzen Trainingslager los. Und wir haben es schon eingangs besprochen, dass Berlin schon heute mit dem Training begonnen hat. Wirst du denn in diesem Sommer das ein oder andere Testspiel gucken? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe ja jetzt bald 2 Wochen Urlaub. Wenn da irgendwas in der Nähe hier stattfindet, werde ich es mir vielleicht mal angucken, aber sicher bin ich mir noch nicht. Ja, und wenn du dann da bist, einfach danach ein Audio machen, wie es war. Absolut. Denn wir sind natürlich am Puls der Zeit. Ja, das sind wir auch. Ja. Richtig. Das müssen wir nochmal gucken, ob wir dann zum Liga Total Cup, nee, heißt er nicht mehr, zum T-Home Cup. Ja. Ob wir da uns hinmuscheln oder so, aber ich werde wohl, wie es aussieht, definitiv ein anderes Mal in diesem Sommer in deine Region kommen, und zwar zur Gamescom. Ja, da werde ich mal schauen, was die Next-Gen-Konsolen so unter der Haube haben. Werde mal gucken, ob ich da vielleicht nicht die ein oder andere klauen kann. Ich nehme mir dann so ein paar Messe-Babes mit. Oh, ja, genau. Du klaust die Messe-Babes und ich zocke dann währenddessen schon mal. Also Messe-Babes, prepare to Pocho. Prepare to Hans-Jörg Pocho. Ich glaube, wir haben alles geplackt. Ich glaube auch. Pocho, möchtest du noch irgendwas Weltbewegendes sagen? Wenn ich jetzt etwas Weltbewegendes sagen würde, dann würde das auch den Rahmen sprengen. Darum belasse ich es bei den tollen Worten. Bis zum nächsten Mal. Schön, schön gesagt. Ich mache es genauso. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Firken211er Transfer News mit den Freshen Kids, Pocho und Chris. Ciao.